das Faschisten, was wir diskutieren. Mit Faschisten diskutiert man nicht, man tötet man. Das machen wir halt auch, denn schon lange gehen wir in den Keller, das weißt du doch genau. Da wo die ganzen Ratten sind und sich zusammen scharen. Ja, da ist ein roter Platz, und wie die Worte passen. Deutschland ist ein Spahn, was schreit mir zur Tat? Braucht keinen Speicher, werden haben wir jetzt verraten. Da wo die ganzen Ratten sind und sich zusammen scharen. Ja, da ist ein roter Platz, und wie die Worte passen. Wo bin die Worte passen? Deutschland, dein Spaß! Da wo die Ratten sind und sich zusammen scharen. Da ist auf unser Platz, wo wir die Bombe basteln. Da wo die Ratten sind und sich zusammen scharen. Da ist auf unser Platz, wo wir die Bombe basteln. Da wo die Ratten sind und sich zusammen scharen. Da ist auf unser Platz, wo wir die Bombe basteln. Da wo die Ratten sind und sich zusammen scharen. Da ist auf unser Platz, wo wir die Bombe basteln. Wenn du einen Faschisten triffst, sag mir, wenn du dich diskutierst, wenn ich kann, wenn ich dich. Deutschland, dein Maul! Deutschland, dein Maul! Deutschland, dein Maul! Deutschland, dein Maul!